Der Codeknacker Jean-François Champollion. Viele Jahre später fanden Soldaten einen Stein in der ägyptischen Hafenstadt Rosetta. Den Stein nannten sie Rosetta-Stein. Auf diesem Stein steht ein Text in drei verschiedenen Schriften. Eine davon ist die Hieroglyphenschrift. Die Menschen wollten die Bildschrift unbedingt verstehen. Nach 23 Jahren hat der Sprachforscher Jean-François Champollion es endlich geschafft, die Schrift zu entschlüsseln. Heute befindet sich der Stein im Britischen Museum in London.